Idee? Natur? Der Stein sei eine Uhr? Prinzip der Eigenfrequenz als Anwendung. Mechanik. Zur eigenen Frequenz. Eines der für Schneider selbst bedeutendsten Gebiete innerhalb der Mechanik ist jenes der Eigenfrequenzen im Laufe der Zeit geworden. Während seines Maschinenbaustudiums an der Fachhochschule Offenburg hat er solche Dinge in einer Vorlesung zur Mechanik wie auch im FIM-Labor kennengelernt und untersucht. Hier hat er einmal versuchsweise einen Erreger einer inneren Resonanz zeichnerisch dargestellt. Es hat sich bei dieser Skizze freilich um nicht mehr als eine esoterische Spekulation in Form einer schematischen Zeichnung von ihm gehandelt. Er hat es nicht genau zu bestimmen gewusst, was es damit auf sich hat. Aber Schneider betrachtet dieses Bild gerne. Er kann sich auch von diesem etwas an eigenem Verständnis für solche Dinge, wie sie mit einer Resonanz zu tun haben, herleiten. Das sind solche Sachen, wie er sie mit seinen eigentlichen tiefen Reflexen, also auch mit innerlich bei ihm vorkommenden Resonanzen zuweilen an sich verspüren hat können. Er hat diese Zeichnung einmal so angefertigt, wie ihm diese Sache bei seiner Meditation über dieses Thema selbst untergekommen ist. Dabei sind jene Methoden, welche bei einer Visualisierung der Zeichnung zum Tragen kommen sollen, einfach zu benennen gewesen. Das sei so richtig benannt, auch wenn diese Liste nicht unbedingt als vollständig oder gar schlüssig bezeichnet zu werden bräuchte. Die Begriffe hierfür lauten unter anderem folgendermaßen: Federung, Federweg, ideal dünne, jedoch steife Konstruktion, Masse, Lagerung, Lagerpunkt, Spiralfeder, Magnetismus, Übertragung, Polarisierung, Schwingung, Resonanz, Wärme, Eigenfrequenz, Abschirmung, Verzögerung. Aufgezeigt werden soll ihnen damit ein sich selbst in Resonanz versetzender Schwinger. Das sei eine Art innerer Antrieb, welcher pulsierend seine Kräfte belasten und entladen kann. Als Energiequelle sollen natürlich gegebene Anregungen von außen, welche am Rahmen dieser Sache vorhanden sein können, angenommen werden. Dort greifen diese an und wirken sich auf den Schwinger aus. Dieser schwingt dabei entsprechend seiner körperlichen Dimensionierung zum Ausgleich gegenüber den Umgebungseinflüssen. Da er auch in sich zu schwingen vermag, glaube ich, dass dieser Resonanzkörper auch über eine gewisse innerliche Harmonie verfügt, welche er zu erhalten versucht durch seine eigentliche Ausgleichsbewegung.